Erster, ein Mann namens Micha lebte im Gebirge Ephraim. Zweiter, er sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silbersekel, die dir gestohlen wurden und wegen derer du einen Fluch ausgesprochen hast, als ich dabei war, ich habe dieses Geld genommen. Aber jetzt möchte ich es dir zurückgeben. Seine Mutter antwortete, sei von Jahwe gesegnet, mein Sohn. Dritter, Micha gab seiner Mutter die 1100 Silbersekel zurück. Seine Mutter sagte dann, ich möchte dieses Geld Jahwe weihen und es für meinen Sohn verwenden, damit daraus ein geschnitztes und gegossenes Götzenbild gemacht wird. Vierter, danach nahm seine Mutter 200 Silbersekel und gab sie einem Goldschmied, der daraus ein geschnitztes und gegossenes Götzenbild machte. Dieses Bild kam dann in Michas Haus. Fünfter, Micha hatte ein eigenes Heiligtum. Er ließ auch ein Ephod und Teraphim anfertigen und machte einen seiner Söhne zu seinem Priester. Sechster, zu dieser Zeit gab es keinen König in Israel, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Siebter, es gab einen jungen Mann aus Bethlehem in Juda, der zum Stamm Juda gehörte. Er war ein Levit und lebte dort als Fremder. Achter, dieser Mann verließ Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er als Fremder leben konnte. Er kam zum Haus von Micha im Gebirge Ephraim, weil er seine Reise fortsetzen wollte. Neunter, Micha fragte ihn, woher kommst du? Er antwortete, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und bin unterwegs, um mich niederzulassen, wo ich einen Platz finde. Zehnter, Micha sagte zu ihm, bleibe bei mir und sei mein Vater und Priester. Dann gebe ich dir jährlich 10 Silbersekel, Kleidung und deinen Lebensunterhalt. Elfter, der Levit stimmte zu, bei Micha zu bleiben, und Micha behandelte den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Zwölfter, so setzte Micha den Leviten als Priester ein, und der junge Mann blieb in Michas Haus. Dreizehnter, da sagte Micha, jetzt weiß ich sicher, dass Jahwe mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe.